Du musst tapfer sein. Auch sein Tod wird einen Sinn haben. Einmal die Macht übergeben wird, dann diese Kameraden aus ihren Friedhöfen herauszuholen, um sie zu vereinen und der Nation wie immer zu zeigen, so wie mir dieser Entschluss immer vor Augen stand, so habe ich ihn nun erfüllt. Und ich glaube, es gibt keine Helden, die größer geehrt werden als unsere alten Kameraden von damals. Die gehen jetzt ein in die deutsche Unsterblichkeit. Damals, da konnten sie das heutige Reich noch nicht sehen, nur ahnen. Das Schicksal hat es ihnen verwehrt, dass sie dieses Reich erleben durften. Nachdem aber sie dieses Reich nicht mehr erleben und nicht sehen durften, werden wir dafür sorgen, dass dieses Reich sie ewig sehen wird. Und deshalb habe ich sie in keine Gruft gelegt, in kein Gewölbe verbannt. Nein, so wie sie damals mit offener Brust marschiert sind, so sollen sie jetzt in Wind und Wetter und Sturm und Regen, Schnee und Eis unter der Sonne liegen und am Himmel liegen. Sie sollen im Freien liegen, immer als Warnzeichen für die deutsche Nation. Für uns sind sie nicht tot. Und diese Tempel sind keine Gerüste, sondern das